Kapitel 16 Die Mühen der Gerechtigkeit. Als das Reservepolizeibataillon 101 seinen Beitrag zur Endlösung geleistet hatte und sich im Krieg das Blatt wendete, kam das Bataillon zunehmend gegen bewaffnete Partisanen und feindliche Soldaten zum Einsatz. Im Frühjahr 1943 hatten die Polizisten eines der wenigen Opfer aus den eigenen Reihen zu verzeichnen gehabt, als Oberstleutnant Hagen versehentlich durch Schüsse eigener Leute den Tod gefunden hatte. Im letzten Kriegsjahr stieg jedoch die Zahl der Verluste unter den Offizieren drastisch an. Oberleutnant Gnade und die Leutnants Hoppner und Peters fielen im Kampf und Leutnant Drucker kehrte verwundet in die Heimat zurück. Anfang 1944 ging auch Major Trapp wieder nach Deutschland. Ein paar Bataillonsangehörige wurden von der vorrückenden russischen Armee gefangen genommen, die meisten aber konnten sich beim Zusammenbruch des Dritten Reiches nach Deutschland durchschlagen. Viele von ihnen kehrten in ihre alten Berufe zurück. Für die beiden SS-Hauptsturmführer Hoffmann und Wohlauf sowie für 12 der 32 Unteroffiziere bedeutete dies eine Fortsetzung ihres Polizeidienstes. Auch 12 Mann aus den Reihen der 176 ausgewerteten unteren Dienstgrade gelang es, aus ihrer Reservedienstzeit Kapital zu schlagen und nach dem Krieg ihre Polizeilaufbahn fortzusetzen. Es überrascht nicht, dass die Vernehmungsprotokolle kaum Informationen darüber enthalten, wie problemlos diese 26 Männer in den regulären Polizeidienst übernommen wurden. Unter den Reservisten hatte es 2 NSDAP-Mitglieder gegeben, von den Unteroffizieren waren hingegen 9 in der Partei gewesen und 3 hatten außerdem der SS angehört. Auch Hoffmann und Wohlauf waren natürlich sowohl in der Partei als auch in der SS gewesen. Hoffmann erwähnte, dass er wegen seiner SS-Mitgliedschaft von den Briten kurze Zeit interniert worden sei. Er wurde zwar von polnischen Behörden verhört, aber wieder auf freien Fuß gesetzt und kehrte dann sofort zur Hamburger Polizei zurück. Paradoxerweise waren es nicht die eingefleischten SS-Offiziere, die nach dem Krieg wegen der Einsätze des Reservepolizeibataillons 101 in Polen Schwierigkeiten bekamen, sondern Major Trapp und Leutnant Buchmann, ein Polizist, der in Talkin zum Exekutionskommando gehört hatte, wurde von seiner Frau aus privaten Motiven angezeigt. Bei seiner Vernehmung nannte er die Namen seiner Vorgesetzten, Bataillonskommandeur Trapp, Kompanieführer Buchmann und Hauptwachtmeister Kammer. Alle 4 wurden im Oktober 1947 an Polen ausgeliefert. Ihr Prozess fand am 6. Juli 1948 in Sedlce statt und dauerte nur einen Tag. In der Verhandlung ging es ausschließlich um die in Talkin als Vergeltung vorgenommene Exekution von 78 Polen und nicht um die viel zahlreicheren Mordeinsätze gegen polnische Juden. Trapp und der von seiner Frau angezeigte Polizist wurden zum Tode verurteilt und im Dezember 1948 hingerichtet. Buchmann erhielt 8 Jahre Gefängnis, Kammer 3. Erst in den 60er Jahren war das Reservepolizeibataillon 101 dann wieder Gegenstand gerichtlicher Ermittlungen. 1958 wurde in Ludwigsburg die zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen eingerichtet, deren Aufgabe die Einleitung und Koordinierung der strafrechtlichen Verfolgung von NS-Verbrechen ist. In verschiedenen Abteilungen werden dort unterschiedliche Verbrechenskomplexe untersucht. Erst wenn die einleitenden Untersuchungen zu einem bestimmten Verbrechenskomplex abgeschlossen und die Hauptverdächtigen ausfindig gemacht sind, wird die Strafverfolgung an die Staatsanwaltschaft des Bundeslandes abgegeben, in dem der oder die Hauptverdächtigen wohnen. Im Rahmen einer Untersuchung verschiedener im Distrikt Lublin verübter Verbrechenskomplexe stießen Ermittlungsbeamte aus Ludwigsburg zum ersten Mal auf Augenzeugen aus den Reihen des Reservepolizeibataillons 101. 1962 wurde der Fall den Polizei- und Justizbehörden von Hamburg übergeben, wo noch immer die meisten der überlebenden Bataillonsangehörigen wohnten. Zwischen Ende 1962 und Anfang 1967 wurden 210 ehemalige Bataillonsangehörige vernommen, viele davon mehrmals. Angeklagt wurden schließlich 14. Die Hauptsturmführer Hoffmann und Wohlauf, Leutnant Drucker, Hauptwachtmeister Steinmetz, die Zugwachtmeister Bentheim, Bekemeyer und Grund und die Gruppenführer Grafmann Sternchen und Mähler Sternchen sowie 5 Reservepolizisten. Prozessbeginn war im Oktober 1967, Urteilsverkündung im darauffolgenden April. Hoffmann, Wohlauf und Drucker wurden zu je 8 Jahren Gefängnis verurteilt, Bentheim zu 6 und Bekemeyer zu 5 Jahren. Grafmann und die 5 Reservisten wurden zwar für schuldig befunden, aber aufgrund richterlichen Ermessens nicht bestraft, da bei ihnen eine Bestimmung des Strafrechts von 1940 Anwendung fand. Das nationalsozialistische Strafrecht wurde dem Gerichtsverfahren deshalb zugrunde gelegt, weil man in bewusstem Gegensatz zu den in dieser Hinsicht kritisierten Nürnberger Prozessen nicht nach einem nachträglich geschaffenen Gesetz urteilen wollte. Auf Steinmetz, Grund und Mähler ging der Urteilsspruch nicht ein, da ihre Verfahren im Laufe des Prozesses aufgrund ihres gesundheitlichen Zustandes abgetrennt worden waren. 1972 kam schließlich das langwierige Rechtsmittelverfahren zum Abschluss. Im Falle von Bentheim und Bekemeyer wurde der Schuldspruch zwar bestätigt, dabei aber auch gegen sie keine Strafe verhängt. Hoffmanns Haftstrafe reduzierte sich auf 4 Jahre, die von Drucker auf 3,5. Das gegen andere Bataillonsangehörige anhängige Verfahren wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft eingestellt, da sie im ersten Prozess nur bei 3 der Angeklagten eine Bestrafung hatte durchsetzen können. Wenn dieses Ergebnis der juristischen Aufarbeitung nach dem Kriege auf den ersten Blick auch äußerst unzulänglich erscheinen mag, so darf man dabei doch nicht vergessen, dass die Ermittlungen gegen das Reservepolizeibataillon 101 immerhin zu den wenigen gehören, die überhaupt zu einem Prozess gegen ehemalige Angehörige der Ordnungspolizei geführt haben. In den meisten Fällen mündeten die Ermittlungen gegen Polizeibataillone nicht einmal in eine Anklageerhebung. Und wenn es doch einmal zu einem Prozess kam, endete der nur selten mit einer Verurteilung. Im Vergleich dazu stellen die Ermittlungen und der Prozess gegen das Reservepolizeibataillon 101 einen der seltenen Erfolge dar, den die deutsche Justiz beim Versuch einer juristischen Aufarbeitung der Aktivitäten der Polizeibataillone erringen konnte. Die Protokolle der Vernehmungen von 210 Angehörigen des Reservepolizeibataillons 101, auf die sich die vorliegende Untersuchung in erster Linie stützt, befinden sich weiterhin in den Archiven der Hamburger Staatsanwaltschaft. Es bleibt zu hoffen, dass sie für die Geschichtsforschung von größerem Nutzen sein werden, als sie es für die Rechtsprechung gewesen sind.